Lektion 3 Übung 12 Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen an Bord des ICE 278 auf der Fahrt von Interlaken nach Berlin Hauptbahnhof über Bern, Basel, Freiburg im Breisgau, Kassel-Wilhelmshöhe, Braunschweig und Wolfsburg. Nächster Halt des Zuges ist Fulda. Guten Tag. Entschuldigung, ist hier noch ein Platz frei? Ja, bitte. Nehmen Sie Platz. Welcher Platz ist denn frei? Der hier. Moment, ich nehme meine Tasche weg. Aber ich glaube, diese beiden Plätze sind auch frei. Naja, nicht wirklich frei. Ach so, die Plätze sind besetzt. Besetzt auch nicht. Die Plätze sind alle reserviert. Im Moment sind sie aber noch frei. Sehen Sie, hier steht es. Ah, ja, da steht es. Wie weit fahren Sie denn? Bis Berlin Hauptbahnhof. Ach, wissen Sie, das können wir so machen. Also, der Platz ist besetzt. Ja, da sitze ich. Und der ist besetzt und der ist besetzt. Und jetzt wollen wir mal sehen.